Yeah, yeah. Ich behandle kompetent den Notfall, der längst eingetreten ist. Ihr seid gehäuft, das chancenlos auf Eisen trifft. Eine Zeile, die zu streichen ist, weil ihr Steiger misst. Was ich vorgelegt habe, schmeckt ihr voller Erfolg schon die Fahne. Schade, denn zur Abwechslung kennt ich gerne mal ernstzunehmende Konkurrenz, jemand, der nicht gleich davonrennt. Sobald mein magischer Moment eintritt, mein Talent ist ein Schnitt in das Selbstbewusstsein meiner Gegner. Ohne Stütze, ohne Fehler bewege ich mich wie eine Feder. Bin Vertreter der Jugend, denn ich fühle so wie jeder. Ich spreche für die Bonzen, spreche für die Straftäter. Bin Anwalt, Anlageberater, zugleich schwarzer Peter. Täter versuchen mich umzubringen, in einem Hinterhalt zu locken und mich unbedingt Weg zu räumen, mich loszuwerden. Hab ich keine Lust sofort zu sterben. Meine Reportagen summieren die Meinung meines Volkes. Ich wollte das doch nicht und jetzt verzeichnen wir Erfolge. Sie folgen mir in den Widerstand, in die ihre wollte. Weswegen mich der Staat umbringen wollte. Doch bisher hat kein Gift, kein Scharfschütze mich erwischt. Aber ich muss wachsam sein, damit mich keine Kugel trifft. Es suchen mich 100.000, deswegen muss ich untertauchen. Ich schütze mich vor Verrat, damit sie mich nicht umbringen und alle an einen Unfall glauben. Ich bin so gefährdet wie der Whistleblower, Edward Stone, Politiker, Schippern in seichten Gewässern. Schwimmen mit den Strom, machen nichts besser. Meine Newsletter zerstören den Willen meiner Gegner. Gedruckt auf Papier, denn sie stören mein WLAN. Ich analysiere die Fehler und mache sie zum Thema. Ich bin euer neuer Volksvertreter. Attentäter versuchen mich umzubringen. Hinterhalt zu locken und mich unbedingt Weg zu räumen, mich loszuwerden. Hab ich keine Lust sofort zu sterben. Umsturz, renoviere ich ihren demokratischen Grundkurs. Schick die alte Riege in die Rente, mach sie mundtot. Gib den Menschen ihre Freiheit wieder, mach sie wunschlos. Glücklich, auch wenn es verrückt klingt. Nach dem Umsturz, renoviere ich ihren demokratischen Grundkurs. Schick die alte Riege in die Rente, mach sie mundtot. Gib den Menschen ihre Freiheit wieder, mach sie wunschlos. Glücklich, auch wenn es verrückt klingt. Lass die Bomben fallen, lass die Bomben fallen, lass die Bomben fallen.